Der Depp ist ans Pumpen und der Pummi, der ist König und der König, der ist Blöde, er nicht weiß, um was es geht. Er weiß nicht, um was geht und um was nicht geht, weiß er nicht. Und er jeder Mensch zu sich geht. Und alles an was du denken kannst, verkaufen sie irgendwo. Und das an was du nicht denkst, das verkaufen sowieso. Es geht nur mehr um das, du weißt das mit Geld oder mit Checks. Oder wollen die das in irgendwelche Formen für Sex? Von Sex. Die Hauptsache ist, dass wer zahlt, wenn sein muss, mit Gewalt, da jeder eins und alle zusammen, gibt keine Snacks, muss das haben, und selber überlegst du grad nur, ob da nicht was fehlt, und dauernd stimmst du Sachen her, die hat gar nicht bestellt. Formen für Sex. Formen für Sex. Formen für Sex. Formen für Sex. Formen für Sex. Formen für Sex. Es sind die Leider, so wir sind, wegen die Bedingungen. Und nicht so wirst du das dauernd hörst, wegen irgendwelche Stimmungen und Schwingungen und dubiose Sorten von Bestimmungen. Und rennen umeinander, sie die Einheiten aus Plasma. Für Blät verkauft, schaut nur und was sie vorhaben, nur was weiß man. Wenn's nur mehr um das geht, was kannst beim anderen und was nicht, aber du hörst mir sowieso nicht zu, wann ich mit dir rede. Und wird Reaktionär. Die sollen einmal gescheit anzahlen alle, wann ich das schon her. Die Welt, in der wir leben, die ist mir zu konservativ. Und immer wieder triff ich Leute, wo ich mich frei, dass ich die triff.